WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Ja, heute wieder eine freie Themennacht. Ihr seid eingeladen oder ihr könnt sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf den ersten Anruf heute Nacht. Das ist der Julian und Julian ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Julian. Guten Morgen, Domian. Hallo. Ja, hallo. Weswegen rufst du an? Ja, müssen wir durchatmen. Ich habe mich vor 2 Jahren in einen Menschen, in einen Mann verliebt. Ja. Das allein ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt eine Sensation. Das kommt drauf an. Wenn du bisher heterosexuell gelebt hast, ist das eine Sensation. Naja, bisher war es so, okay. Ah, es war wirklich aber eine so? Bisher war es so, ja. Ah, ja. Deswegen sehe ich es trotzdem nicht als Sensation, aber egal. Egal. Was mich jetzt innerlich seit dieser Zeit zerrüttet, ist einfach, dass ich ich lebe in einer Kleinstadt. Mhm. Jeder kennt jeden, dagegen war die Stasi im Kindergarten. Mhm. Man ist hier so in bestimmten, Beobachtung. Ja, nicht Beobachtung, aber man ist, man steht hier einfach so, jeder kennt jeden und man ist so, wie man den anderen kennt. Das ist einfach so. Genau. Und dann darf man auch nicht anders sein. Das ist die eine Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit ist denn auch, dass ich ein Mensch bin, der viel in der Öffentlichkeit steht. Was machst du, wenn ich fragen darf? Was mache ich? Oder ist das jetzt so heikel, das zu sagen? Nein, es ist heikel, jein. Es ist so, dass ich viel mache, viel in Vereinen bin, in vielen Vorständen. Ach so, natürlich auch in, so meinst du Öffentlichkeit. In politischen Ämtern. In der Gemeinde oder in dem Ort? Nicht nur in der Gemeinde, auch weit darüber hinaus. Darf ich fragen, in welcher Partei? In einer konservativen Partei. Ah, so ganz viele gibt es da ja nicht. Wahrscheinlich in einer großen konservativen Partei. Ja, kann sein. Könnte sein, dass diese konservative Partei sogar eine Frau als Parteivorsitzende hat. Gibt's auch mehrere Parteien. Nein, okay. Ja, die gibt es ja. Okay, genau. Dann hängt sich das jetzt auch auf. Auch das ist, genau. Hängt sich das gerade ein. Okay, okay. Aber ich glaube, auch selbst konservative Werte kann man leben, auch wenn man vielleicht in bestimmten Dingen anders denkt. Ich glaube, das ist absolut möglich. Absolut. Aber für mich nur, um's zu klären, die Schwierigkeit, dass ich mein Leben lang, was vielleicht anderes für viele Menschen dargestellt habe. Du hattest diese Woche ja auch einen Abend, der hieß Versagt. Mhm. Es ist einfach so, dass ich glaube, dass ich gesellschaftlich absolut versagt habe, denn wenn es so sein sollte. Dass du gesellschaftlich versagt hast? Ja. Verstehe nicht. Ganz einfach. Es ist eben so, man hat über die Jahre viel gemacht für die Gesellschaft. Man hat viel getan und ich mache es auch weiterhin gerne. Mhm. Ich mache es auch immer gerne. Lass mich mal ganz kurz zwischendurch fragen, nochmal zur Klärung. Deine politischen Aktivitäten, das sind. Ja. Du bist aber nicht hauptberuflich Politiker. Nee, halb nicht, aber halb mittlerweile. Ah ja, auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene? Nee, kommunaler Ebene schon, aber auch weit darüber hinaus. Zwar nicht auf Landesebene, aber man hatte mittlerweile, also bis zum Landkreis hoch. Okay. So, versagt. Warum gesellschaftlich versagt? Ja, warum gesellschaftlich versagt? Vielleicht hat man sich auch selbst viele Ansprüche selbst gestellt, die man sich selbst auch gemacht hat, vielleicht gedacht hat, und die man jetzt selbst nicht einhält. Man hat um sich herum eine Aura aufgebaut, vielleicht auch, die man auch provoziert hat. Man war immer der Liebling, immer den alle gerne eingeladen haben, immer der, der überall dabei sein musste, immer der, der wo die Schwiegermütter gesagt haben, das ist der Lieblingsschwiegersohn. Mhm. Und nun hat man ja im Prinzip, wenn das so sein sollte. Wir wollen das Mann mal wegnehmen. Wir reden die ganze Zeit von dir, ne? Ja. Mhm. Julian, trotzdem noch ein paar Grundfragen. Du hast bisher rein heterosexuell gelebt. Genau. Sechs, sieben Freundinnen hatte ich in meinem Leben, ja. Wie viele Freundinnen? Sechs, sieben Freundinnen. Okay. Jetzt hast du dich vor 2 Jahren, hast du gerade gesagt, in einen Mann verliebt. Ja. Ist aus dieser Verliebtheit etwas Reales geworden oder ist es nur eine Schwärmerei? Nein, es ist nichts Reales geworden. Weiß der Mann von seinem Glück? Ja. Ja. Kann er das erwidern? Gute Frage. Eher nicht. Er hat zumindest mich noch viel tiefer reingerissen in die gesamte Situation. Und das bedauert er heutzutage auch. Inwiefern hat er dich tiefer reingerissen? Er hat mich nicht gestoppt. Wie weit seid ihr denn gegangen? Ja, nicht weit. Außer, dass ich einmal in seinen Arm eingeschlafen bin und dass er mich einmal geküsst hat, weiter nicht. Hat er denn schon bisexuelle Erfahrungen in seinem Leben gemacht? Nein, auf keinen Fall, nein. Ich auch nicht. Es ist für ihn, du hast auch keinerlei, auch nicht heimliche Sexgeschichten. Nein. Es ist für euch beide Neuland. Ja, also nehme ich an, aber auf jeden Fall, das glaube ich auch nicht. Nein. Diese heimliche Beziehung ist, dieser Kontakt ist wirklich heimlich. Das heißt, niemand weiß davon. Ja, es darf keiner von davon wissen. Das ist tödlich für mich. So. Auf jeden Fall. Ich meine, jetzt ist heikel, wenn du sagst, das ist tödlich für mich. Ja. Gott sei Dank leben wir im Jahr 2015. Wir haben das erzkonservative Irland, das gerade für die Homo-Ehe gestimmt hat. Wir haben bekannte Protagonisten aus der CDU, Jens Spahn vorneweg zum Beispiel. Ja, alle, okay. Du weißt es alles. Deswegen zucke ich jetzt zusammen, wenn du sagst, das ist tödlich, wenn das rauskommt. Wird das für dich beruflich, politisch tödlich? Ich glaube schon. Du glaubst? Weil das alles so erklärt. Weiß ich mir selbst ein, weiß ich nicht. Also einmal natürlich ist eine Schwierigkeit, natürlich, ich weiß, dass zumindest mein es ist kein kleiner Betrieb, den wir führen und dass mein Vater bestimmt nicht von begeistert ist, das weiß ich auch. Also es wird einmal Familienprobleme geben, es wird aber auch eben viele enttäuschen, die ich bisher, wo ich ungewollt hoch, das muss man dann, obwohl ich gar nicht wollte, aber vielleicht ist Beliebtheit auch eine Droge. Ich kann das gar nicht beschreiben. Natürlich. Aber dieses Enttäuschen muss man dann durchziehen. Ja. Noch eine Grundsatzfrage, Julian. Ja. Wenn du ganz, ganz genau in dich reinguckst, glaubst du, dass du schwul bist? Diese Frage kann ich mir so selber kaum beantworten. Was ich mir beantworten kann, ist folgende Frage, dass ich für diesen Menschen auf jeden Fall, wobei er eine sehr nahe Bindung an mich hat, wesentlich mehr empfunden habe als für die 7 Damen, mit denen ich bisher zusammen war. Also er hat auch ganz andere Dinge in mir ausgelöst, was die anderen bisher in der Lage waren. Das muss für dich doch dann sehr schwierig sein. Du hast doch auch eine Sehnsucht, auch mit dem Mann vielleicht Erotik natürlich. Oder Sexualität zu haben. Du begehrst ihn nicht mal unbedingt. Also Hauptsache, er ist neben mir, er ist an mir. Also er ist ja sowieso fast immer da für mich. Aber darum geht es gar nicht. Es ist ja immer ein Unterschied zwischen Dasein und... Aber ihr redet doch auch darüber. Wie ist es denn bei ihm? Macht er denn auch so einen Prozess gerade durch wie du? Nein. Nein, jetzt nicht mehr. Also ist er solo? Nein, er hat auch eine Frau und... Auch? Hast du denn im Moment auch noch eine Freundin? Nee, jetzt nicht mehr. Nee, nicht mehr. Aber er hat noch. Ich hatte denn dieses eine Jahr durchgeführt mit der Doppelbelastung, wobei ich genau wusste, dass ich ihr Schlechtes antue, weil ich genau wusste, dass das jetzt nicht mehr das ist, was ich in dem Moment... Und weil dein Herz woanders ist. Mein Herz war woanders, das ist klar, aber die Tarnung war mir wichtiger als alles andere, wie Politiker nun mal sind. Ich weiß es auch nicht. Okay. Und bei deinem Freund, kann man das ja sagen, du glaubst, dass das nicht grundsätzlich bei ihm ist, dass er sich auch die Frage stellt, nein. schwul oder nicht schwul? Nein, das warum, glaube ich. Warum lässt er sich denn dann so sehr auf dich ein? gute Frage, das weiß ich auch nicht. Ja, das ist ja auch wirklich interessant. Kann ja andere Menschen nicht reingucken. Er muss ja auch was empfinden für dich. Irgendwas muss da ja sein, sonst würdet ihr nicht Arm in Arm einschlafen oder weiß ich was, was ihr macht. Das ist ja nur diese zwei Nächte waren das, okay. Aber, Frage. Wie alt ist er? 26, ja, 26. Mensch, Julian, ich glaube, du stehst gerade am Anfang eines hohen Berges, den du erklimmen musst. Aber der hohe Berg ist zu hoch für mich, das ist das Problem. Quatsch. Der ist nicht so hoch für dich. Du musst halt jetzt wahrscheinlich viele Sachen zerschlagen, die sich so aufgebaut haben, an Image und an Bild über dich, was andere Menschen haben. Ich weiß, das war ein Fehler und dieses Bild habe ich ja auch selbst mit erschaffen. Du musst es allmählich jetzt... Das perfekte Bild, was alle immer gerne sehen wollen, dieser dynamische junge Mann, der überall mitmischt, der alles so wie ich, der auch überall Einfluss hat. Du musst aber ich bin ja auch schlau genug, um zu merken, wie ich mich selbst verändert habe. Und diese zwei Jahre, ich merke ja, wie ich immer weiter Richtung die Wand fahre, Richtung der Wand fahre, ich merke auch, dass ich die Lage teilweise selbst nicht beherrschen kann. So, jetzt hast du die Frage, jetzt stehst du vor der Frage, soll ich weiter das verlogene Leben führen oder gehe ich in ein ganz anderes, bisher nicht gegangenes Leben hinein? Und ich sage dir, du musst diesen neuen Weg gehen, sonst hast du ein Leben in Lüge. Das ist für mich völlig klar. Ich weiß, du musst mir gar nicht erklären, in welchen Schwierigkeiten du da steckst, ist mir klar. Aber das gehört bisweilen dazu, dass man diesen Kampf ausficht. Das war früher noch viel schlimmer, wenn man diesbezügliche Gefühle hatte, aber heute eben auch noch in gewissen Konstellationen. Da musst du durch. Da musst du durch. Ja, aber gut, ich sehe diesen Kampf eigentlich schon als verloren an. Nee, also, Quatsch. Wieso? Ja, Quatsch. Aber wieso als verloren, Mensch? Warum? Ich sehe ja, wie ich mich verändert habe in den letzten zwei Jahren und das ist schon dramatisch so vorher. Bist du ein schlechterer Mensch geworden? Bist du ein unehrlicher Mensch? Nein, nach außen bestimmt nicht. Nein, auch das nicht. Nein, die Ehrlichkeit und auch das, dass ich, aber ich gelte auch gerade in dem Bereich immer als der Mensch, der genau das sagt, das, was er denkt, außer vielleicht im Privatbereich. Aber ich habe auch im privaten Bereich kaum einen Mensch an mich rangelassen bisher. Weil das immer besser ist, weil Gefühle anfechtbar machen und Gefühle ich will dir sagen, das, machen was, einen schwächer. Ja, gut. Das, was du verlierst, ist es auch wert, dass es wert, dass es verloren geht. In deinem Fall. Meinst du? Ja, das glaube ich, hundertprozentig. Und das, was du gewinnst, ist das Bessere und das Richtige und das ist deine Zukunft. Das andere ist Vergangenheit. Ja, aber man erschreckt sich denn selber, wenn ich, es gab zwei, drei Abende, da saß ich einfach mit einer geladenen Pistole draußen und habe überlegt, ob man nicht einfach Schluss macht. Ehrlich? Weil das wirklich? Andere ja, ganz ehrlich, ja. Das meine ich ja, diese Veränderung, die an mir selber vorgeht. Das ist einmal, dass ich im Bereich Arbeit noch mehr arbeite. Freizeit habe ich sowieso kaum, aber jetzt erst recht nicht mehr. Das ist ja auch irgendwie. Dann ist es der Bereich Sport, wo ich vorher vielleicht 8 Kilometer gelaufen bin. Jetzt laufe ich 20 Kilometer, bis ich nicht mehr kann. Ja, also das ist ja auch dann fatal. Dann ist der Bereich Alkohol, dass ich abends mehr trinke. Ich habe auch immer die Gelegenheit dazu, dass ich... Das darf alles nicht sein. Ich bin ja überall eingeladen. Ja, dann trinkt man natürlich auch ein, zwei mehr. Und das ist ja auch eine Betäubung. Mhm. Ich sehe die Fehler an mir. Weißt du, was ich... Ich sehe das Ganze ja laufen. Das ist eine Spirale, die man kaum anhalten kann. Weißt du, was ich dir wünsche? Ich eben lange schon. Du bist in deinem Bereich, bist du bekannt, sagst du. In deiner Gemeinde, im Kreis. Ich wünsche dir, dass jetzt irgendjemand aus deinem Landkreis zuhört und dich erkennt. Dann ist das zwar ein Erdbeben in deinem Leben, aber es ist ein gutes Erdbeben. Ja, das ist genau das Spiel, was ich mir denn vorher schon mein Leben lang mache. Ich glaube, das wäre ein gutes Erdbeben. Weißt du, Julian, mir läuft jetzt die Zeit hier weg. Nee, ist okay, verstehe ich auch. Ich hab dir ganz grundsätzlich gesagt, wirf das alte Leben über Bord. Das geht nicht von heute auf morgen, ist mir völlig klar. Aber die Richtung muss es sein. Das, was du jetzt gerade am erkunden bist, ist das richtigere und das ehrlichere Leben. Diesen Weg musst du gehen. Und ich schwöre dir, dass du irgendwann sagen wirst, sehr gut, das war der richtige Weg und die Entscheidung musste so gefällt werden. So. Ich hoffe, dass du recht hast, ja. Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Meinst du, die hilft mir? Ich meine, ihr könnt ja ein bisschen reden, das kann ja nicht schaden. Nee, ja. Ne? Ja, stimmt, ja. Gut, Julian, dann bitte ich dich aufzulegen und die Sabine, die ist heute Nacht hier bei uns, die ruft dich gleich zurück. Ja, okay, danke. Viel Glück. Mach's gut, Domi. Und tschüss, danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere heiße Nummer hier. unter der ihr mich erreicht oder uns erreicht. Oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Philipp. Philipp ist 19. Guten Morgen, Philipp. Hi, Domian, hi. Philipp, um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's darum, es hat eigentlich alles mehr oder weniger vor so mehr als 2 Monaten angefangen. Wir sind umgezogen mit meiner Family. Und das war halt am Nachmittag, wo ich halt alleine war, habe einen Ordner gesucht von unserem Mobilfunkanbieter. Und da bin ich auf einen anderen Ordner gestoßen, den ich noch nie gesehen habe. Und ich war halt, ich kenne eigentlich jeden Ordner von meiner Familie. Und dann bin ich halt stutzig geworden, neugierig geworden, habe den Ordner halt, ja, mir angeschaut. Und dann durfte ich nach und nach irgendwie feststellen, dass es darum mich halt ging und um einen anderen Mann, der anscheinend mein richtiger Erzeuger ist. Und Das heißt, dein Vater, von dem du immer angenommen hast, das ist dein Vater gar nicht. Genau, richtig. Und ich kann das echt bis heute nicht ganz fassen und habe mir diese ganzen Sachen durchgelesen und Irrtum ausgeschlossen. Ja, ich habe gehofft, dass es ein Irrtum ist. Ich bin halt dann auch, habe gar nicht mit meiner Familie gar nicht darüber geredet, bin dann zu dem Jugendamt gegangen und wollte einfach erstmal, bevor ich mit meiner Familie darauf konfrontiere, erstmal von denen hören, ob das wirklich wahr ist, was da alles drin stand. Und leider hat sie eigentlich das gesagt, was ich überhaupt nicht hören wollte, dass es eigentlich alles richtig ist. Und der hat dir dann auch so Auskunft gegeben, das dürfen die? Ja, weil ich halt schon 18 bin. Das ist ja eigentlich um mich halt natürlich geht. Ja, klar, ja. Und, Schock. Ja. Glaube ich. Ich bin bis heute eigentlich noch sprachlos. Ich meine, Hast du denn bis heute deine, ich nenne sie jetzt mal deine Eltern, nicht darauf angesprochen? Doch, dann schon irgendwann mal, weil ich habe halt irgendwie keine Ahnung, warum mich dann irgendwann erwartet hat, dass meine Mutter dann irgendwie mich darauf anspricht, weil sie hat das jetzt 18, 19 Jahre nicht gemacht. Und irgendwann mal war es mir dann zu viel, dann habe ich ihr gesagt, ich habe noch nie so mit meiner Mutter geredet, aber ich habe gesagt, wie lange willst du mich eigentlich noch verarschen? Und sie hat mich dann erstmal schockiert angeschaut und gefragt, hä, was ist los? Ich habe ich weiß alles, ich war im Jugendamt, ich habe den scheiß Ordner gesehen, hin und her. Und dann war sie erstmal auch total kreidebleich und war dann auch total fertig. Ich glaube, wir hatten uns noch nie so schlimm gestritten. Und deine Mutter ist aber definitiv deine Mutter. Sie ist hundertprozentig meine Mutter, ja. Hat sie denn dann etwas Näheres erklärt, was damals vorgefallen ist? Sie hat mir dann halt erzählt, dass sie halt damals, sie war 20, 19, hat sich halt mit ihm kennengelernt, hat sich mit ihm getroffen und hin und her. Sie haben auch eine Beziehung geführt und dann ist sie halt von ihm schwanger geworden. Und als er das erfahren hat, hat er gesagt, nein, er will sowas nicht, du sollst das Kind abtreiben. Entweder du treibst das Kind ab oder ich hau ab. Und generell, er hat einfach keinen Bock auf Kind, Vater. Und er ist dann abgehauen? Er ist dann abgehauen, ja. Wie alt warst du denn, als deine Mutter dann mit deinem Stiefvater, nenne ich ihn jetzt mal, zusammengekommen ist? Ich will ihn gar nicht mehr Stiefvater nennen, das ist eigentlich mein richtiger Vater. Ich hab's nur gesagt, jetzt, um das zu unterscheiden. Das ging eigentlich relativ schnell, weil meine Mutter saß halt dann sozusagen alleine da, schwanger, und dann haben sie sich zufällig, sie haben sich halt über meine Tante halt kennengelernt, weil die zusammen zur Schule gingen und dann... Die sind zusammengekommen, da warst du noch gar nicht auf der Welt? Da war ich noch gar nicht auf der Welt, nein. Und da hat man, eigentlich mein richtiger Dad für mich, hat dann gesagt, ja, er sieht darin kein Problem. Ich meine, er wusste von Anfang an, dass dieses Kind, also du, nicht von ihm ist. Genau. Das wusste er. Genau. Und hat dann gesagt, das ist kein Problem, ich akzeptiere das Kind, den Jungen, hat er später ja erfahren, und nehme ihn so an, als wäre es mein Kind. War es so? Genau, ja. So hat es meine Mutter und dann auch er erzählt. Dann ist es halt weit gekommen, aber ich habe sie halt dann alles irgendwie so vor einem Monat, war das jetzt dann darauf angesprochen. Und ich bin ja auch, ich weiß, es macht nicht jedermann. Er hätte natürlich auch sagen können, ach Gott, nein, die ist schwanger, ich suche mir eine neue. Wie hat er dich denn so behandelt in deinem Leben bisher? eigentlich wie ein normaler Dad. Also mir ist nie was aufgefallen. Mhm. Ich liebe ihn so, wie es ein richtiger Dad war. Und jetzt irgendwie habe ich gerade irgendwie voll die Vertrauenskrise oder keine Ahnung was. Aber du hast mit ihm bisher noch nicht gesprochen? Doch. Kurz am Telefon. Warum am Telefon? Weil es halt so, dass die beiden getrennt sind. Sie haben sich halt beide dann halt schon länger, so wo ich 6 war, haben sie sich getrennt Ach oder so. Ach so. Und beide haben jetzt halt wieder neue Lebenspartner. Moment, die haben sich getrennt, als du 6 warst. Und dann hast du in all diesen vielen Jahren trotzdem engen Kontakt zu ihm gehabt? Ja. Aha, das ist ja interessant. Also sie hat dann, das ist halt auch, ich habe ja noch eine Schwester und die Schwester ist halt leiblich von beiden. Mhm. Und mit uns beiden hat er halt immer Kontakt gehabt, durchgehend. Wie hat er sich denn dann am Telefon dir gegenüber jetzt verhalten, nachdem du es weißt? Also ich habe tagelang nicht auf seine Telefonate reagiert, weil meine Mutter es ihm halt dann erzählt hat. Mhm. Und immer bin ich halt reingegangen und habe gesagt, was willst du eigentlich? Es klingt voll fies, aber ich bin oft total fertig damit, mit der Situation. Mhm. Und da hat er mir das halt erklärt, es tut ihm halt wieder leid, wir wussten beide nicht, wie sie das mir sagen sollten. Mhm. Und hat auch gesagt, es gibt wirklich, dass er mich wirklich wie sein eigenes Fleisch und Blut halt sieht. So hat er es gesagt. Ja, hat er es gesagt. Und in der Tat kann man deinen Eltern vorwerfen, dass sie dir das nicht frühzeitig gesagt haben. Das ist ein großes Versäumnis. Andererseits ist es natürlich ganz toll, wenn dieser Mann, dein Vater, sich wirklich so zu dir bekannt hat und das auch jetzt nochmal so sagt, dass er dich empfindet wie seinen eigenen Sohn. Das finde ich eigentlich ganz toll und das dürfte dann auch an eurer Beziehung nichts verändern, finde ich. Klar, ja, aber keine Angst, es ist trotzdem irgendwie dann, ich hoffe natürlich, dass es sich in dieser Zeit dann irgendwann mal einrenken wird, aber es ist trotzdem komplett anders. Vor allem, was ich aber trotzdem irgendwie in dem Punkt total verarscht vorkomme, dass anscheinend meine ganze Familie wusste, sogar die Familie von meiner Stiefmutter, also von meinem Dad, die Familie, ich hoffe, du verstehst es gerade. Ja, ich verstehe es gerade, ja, die wissen, ja, wäre ich an deiner Stelle auch sauer. Es gibt ja nichts Blöderes, als wenn alle Leute Bescheid wissen und man selbst weiß nicht Bescheid. Genau. Hast du denn ein Bedürfnis, deinen richtigen Vater kennenzulernen? Das habe ich mir ehrlich gesagt natürlich auch schon ein paar Mal gefragt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also meine Mutter und ich habe auch in diesen Unterlagen gesehen, dass er eigentlich nicht so der Vorzeigevater war. Er hat nämlich, er konnte auch keinen Unterhalt zahlen, weil er im Knast war. Hat er je irgendwann mal sich nach dir erkundigt bei deiner Mutter? Nein. Nein, du bist... Nee. Hat der andere Vater dich eigentlich adoptiert? Bist du offiziell sein Sohn? Nein, leider nicht. Nee. Ich habe das irgendwie dann, das kam auch mal kurz zur Sprache, warum das nicht irgendwie so offiziell ist. Also keine Ahnung, verstehst du, wie ich es meine? Mhm. Oder warum allgemein? Ich meine, ist ganz blöd gesagt, wenn irgendwas passiert und irgendwie, dass man mal weiß, dass ich der Sohn bin, verstehst du? Dann stehe ich ja, sage ich mal, da und ich bin halt dann, gehöre nicht zu ihm sozusagen offiziell, wenn irgendwas passiert, verstehst du? Und das kann man ja alles noch regeln. Also zunächst mal. Nee, er hat gesagt, irgendwie seine Frau möchte das nicht. Ach so, naja. Weil das dann irgendwie dann wieder voll komisch ist. Ja. Keine Ahnung, weil sie beide mich dann irgendwie adoptieren müssen. Keine Ahnung, voll komisch. Also ich finde erstmal völlig nachvollziehbar, dass du irritiert im Moment bist. Ich finde, ich kann komplett nachvollziehen, dass du auch in gewisser Weise sauer bist auf deine Eltern, dass die dir das nicht gesagt haben. Das Gute an der Geschichte ist, die du mir erzählst, ist, dass der Vater dich liebt. Das ist das Allerbeste. Das stellt jetzt all die Versäumnisse in den Schatten, finde ich. Jetzt muss man sehen, wie man das Beste daraus macht. Du musst jetzt, ich meine, das ist ja noch frisch, das ist erst 2 Monate her, du musst jetzt für dich irgendwie sehen, dass du eine Linie findest, wie du das in dir abspeicherst und verarbeitest. Und das ist schon ein bisschen schwierig, das ist mir schon klar. Was hältst du davon, wenn du für einige Male wegen dieses Themas mal in eine Beratungsstelle gehst? Weißt, okay. Weißt du, wir beide können jetzt hier nur 10 Minuten miteinander reden. Das schafft man das ja gar nicht. Wenn du aber da ein paar Mal hingehst und ihr habt eine Stunde Zeit, da kann man ja schon mal so eine Linie entwickeln, die dir vielleicht ganz hilfreich ist. Und wenn es nichts bringt, dann bringt es halt nichts. Dann gehst du halt nicht wieder hin. Okay, ja. Ja. Was sagt denn so deine Mutter jetzt? Wie hilft sie dir? Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe das halt nicht wirklich so den Kontakt zu meiner Mutter, weil ich lebe jetzt beim Kumpel und dann müssen wir meine Großeltern. Ich habe total durcheinander zur Zeit, weil, keine Ahnung, mir ist es irgendwie gerade total komisch, jetzt einfach so zu tun, als wäre nichts gewesen oder so, einfach heimzukommen und so. Ja, wir haben halt ab und zu, ja, sind halt total auf Abstand, auch mit meinem Dad. Ja. Ich verstehe ehrlich gesagt deine Eltern noch nicht. Die müssten jetzt eigentlich die Zügel in die Hand nehmen und sich mit dir zusammensetzen und reden und versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich glaube, sie beide haben sich schon oft getroffen und geredet, wie sie da weitermachen, aber. Wahrscheinlich haben die auch Angst und sind unsicher, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Das wird wahrscheinlich dahinter stecken, vermute ich. Ich befürchte auch, weil es ist so, ja, ich weiß, es ging vorhin nach dem Klischee, aber meine Stiefmutter ist nicht so unbedingt der Fan von mir. Naja, gut, dann kann der Wind aus der Ecke auch noch kommen. Das befürchte ich eben auch, dass da irgendwie dann meine Stiefmutter darum stechelt. Philipp, und ich möchte gerne, dass meine Psychologin dir jetzt mal ein paar Anlaufstellen gibt, wo du hingehen könntest, wenn du das möchtest. Ja, okay. Kann ich mal hingehen, oder? Ja, du kannst mal hingehen, das kann ja nichts schaden. Das rate ich dir schon, weil das ist schon eine Erschütterung mit 19 Jahren, da ist man ziemlich durch den Wind, glaube ich, wenn man das so erfährt. Dafür bitte ich dich jetzt aufzulegen und dann wirst du von der Sabine zurückgerufen und alles Weitere dann im Hintergrund. Okay? Okay, danke schön, gell? Philipp, alles Gute wünsche ich dir. Danke dir auch, ciao. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben. Diese Woche ist eine etwas ungewöhnliche Woche, denn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist hier in Nordrhein-Westfalen Feiertag, da findet keine Sendung statt. Aber wie ihr gestern ja schon mitbekommen habt, solltet ihr euch unbedingt die Nacht von Freitag auf Samstag frei halten, um uns hier zu sehen oder zu hören, um uns zu verfolgen, denn das wird wohl eine ganz besondere Nacht. Endlich ist es soweit. Jürgen Domian trifft Jan Böhmermann in einer Show voller Überraschungen. Feiern Sie mit uns 20 Jahre Domian. In der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr. Live im WDR Fernsehen und bei 1 Live. So, ich bin ja ganz gespannt, was da am Freitag auf mich zukommt. Gerade geht die Tür auf und mein neuer Redakteur, der Christoph, kommt rein und bringt mir einen Zettel, den ich lesen soll. Einmal bitte lesen. Ja, vielen Dank, Christoph. Bin ich aber gespannt, was ich hier kriege. Lieber Jürgen steht hier. So beginnt der Pressetext zur Sendung 20 Jahre Domian. Also, wie ich das jetzt vorlesen werde, so beginnt der Pressetext. Jürgen Domian feiert Jubiläum. Zum 20-jährigen Bestehen seiner Sendung wird der Nachtfalke neues Terrain betreten. Erstmals wird die Sendung exklusiv, wow, vor einem kleinen Live-Publikum stattfinden. Ich weiß das wirklich nicht, was die vorbereitet haben für mich. Die Sendung wird vor einem kleinen Live-Publikum stattfinden. Wie soll denn das hier gehen? Hier passen doch gar nicht viele Leute rein. Ich bin ganz gespannt. Das ist jetzt wirklich wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Ich weiß nur, dass Jan Böhmermann kommt, worüber ich mich wirklich sehr freue, da ich Jan sehr schätze und mag. Und der Rest ist so eine große Überraschung. Also es wird Live-Publikum sein. Werden wir von hier senden? Senden wir vielleicht aus der Arena in Köln? Da passen ja auch ein paar Leute rein. Mal gucken. Also wir lassen uns überraschen. Und ich hoffe, ihr lasst euch auch überraschen. In der Nacht von Freitag auf Samstag diese Woche. So, Rebecca, 26, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass du da bist, Rebecca. Wir hatten vor 2 Wochen schon mal telefoniert und jetzt nehme ich Bezug auf den Anrufer, den du gestern hattest. Ja. Der rief an wegen dieser Flatbait-Prostitution. Und du arbeitest ja als Prostituierte. Das habe ich gemacht, 1,5 Jahre. Ja. Und ich finde das eigentlich eine Frechheit. Ich sage nochmal für die Leute, die gestern nicht zugeschaut haben, zugehört haben. Also wir hatten gestern einen Anrufer, Jochen, glaube ich, hieß er, der erzählte, dass es irgendeinen Club gibt, der Flatrate-Prostitution, Flatrate-Vögel, muss man sagen, soll man da groß rumreden, anbietet für irgendwie 99 € im Monat, ne? Oder sowas. Oder irgendwie richtig, so ein ganz verrückter Preis, und da kann man dann endlos, man kann saufen und man kann Sex haben. Und ich habe gesagt, ich finde das ganz schrecklich, weil das für die Frauen sicherlich etwas sehr Ausbeuterisches ist, und habe gestern dann gefragt, ich würde gerne mit der einen oder anderen Prostituierten sprechen, wie ihr Mädels diese Situation seht. Und jetzt habe ich dich an der Strippe und jetzt kannst du es sagen. Richtig, und genau das finde ich auch so furchtbar, weil es ist natürlich eine Ausbeutung der Frau, weil es wird ja davon ausgegangen, dass man immer Lust hat und immer verfügbar ist. Und das ist nun mal nicht der Fall. Ich meine, die Frauen, die das machen, machen das ja aus einer Notsituation heraus, in den meisten Fällen. Weißt du, Rebecca, wir haben gestern auch noch in der Redaktion darüber gesprochen. Uns ist unbegreiflich, wie man das, wie das finanziert werden kann, wenn das so wenig Geld ist, und die können auch noch umsonst trinken und so oft wie möglich mit den Frauen Sex haben, was bleibt denn da de facto für die Frauen übrig? Das kann nicht funktionieren. Also ich habe nicht in einem Club gearbeitet, ich habe das privat gemacht in meiner Wohnung. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, dass du irgendwie Zuschriften bekommst und da wird gesagt, okay, ich zahle dies und das. Und der Preis wird immer weiter runtergedrückt. Du hast gesagt, okay, ich mache das mit dir und es ist in Ordnung. Und dann gehe ich konform und sage, okay, ich schlafe mit dir, geschützt natürlich für, lass mich sagen, 100 €. Mhm. Und dann wurde das immer weiter runtergedrückt. Nein, da gehen wir jetzt für 30 Minuten für 30 € oder sowas. Und das ist natürlich eine Sache, die kann nicht funktionieren. Und das finde ich auch wirklich unwürdig der Frau gegenüber. Mhm. Wenn man weiß, oder wo der Mann halt davon ausgehen kann, sie macht das aus einer Notsituation heraus, mhm, weil sie einfach das Geld braucht. Hast du schon mal mit einer Kollegin gesprochen, die in so einem Flatrate-Club arbeitet? Ja, habe ich. Wie beschreiben die ihren Alltag, ihren Arbeitsalltag? Wie ist das? Es ist eine Ausbeutung. Es ist ganz furchtbar für die Frauen. Es ist einfach dieses, du musst einfach funktionieren. Du musst so tun, als würde es dir Spaß machen und hättest du Lust, was natürlich in den seltensten Fällen der Fall ist, du bist einfach da. Na gut, aber das ist ja grundsätzlich ein Problem der Prostituierten, dass sie so tun müssen, als hätten sie Lust. Das gehört ja zum Job dazu. Das hat ja mit Flatrate nichts zu tun. Ja, aber es muss ja trotzdem, also was ich halt so empfunden habe, trotzdem sollte ja eine Grundsympathie irgendwie da sein zu dem Mann. Mhm. Und man sollte auch so ein bisschen Lust aufeinander haben, um zu sagen, okay, das funktioniert jetzt mit uns beiden und es macht uns beiden Spaß. Ich sag mal, etwas Provokatives, aber das ist wahrscheinlich, das soll gar nicht provokativ sein, sondern es ist ein Fakt. Ich habe den Eindruck, dass Frauen, die in solchen Clubs arbeiten, wo solche Bedingungen herrschen, dass das Sklaven, dass die wie Sklavinnen gehalten werden. Ja, das ist auch so. Wahrscheinlich, obwohl gestern der Anrufer sagte, nannte irgendeine dubiose Zahl von 4.000 € im Monat. Ja, und das finde ich einfach so dreist. Ich meine, das ist nicht das, was am Ende dabei rauskommt. Natürlich nicht. Wenn das so einfach wäre, dann bitte dich. Ja, davon gehe ich auch aus, dass in solchen Clubs die Frauen mit Sicherheit nicht 4.000 € netto auf der Hand haben hinterher. Nein, beim besten Willen nicht. Du bist besser informiert als ich, davon gehe ich mal aus. Es gibt doch irgendwie eine Gesetzesvorlage der Bundesregierung, die diese Flatrate-Geschichten verbieten will. Bist du informiert, ob das so ist und wann das in Kraft tritt? Das weiß ich leider nicht, aber ich finde diese Diskussion halt so ein bisschen schwierig. Ich finde, es sollte halt einfach geschützt sein. Also ich meine, es muss ja irgendeinen Schutz für die Frauen geben, die das machen. Mhm. Es muss einen Schutz für die Frauen geben und die Frauen müssen auch diesen Job in Würde absolvieren, finde ich. Natürlich, ja. Wenn man das freiwillig macht, ich habe das freiwillig gemacht, dann muss es einen Schutz für die Frauen geben, gesundheitlich, finanziell und auch sozialversicherungsmäßig. Also irgendwie muss es da ja was geben, wo man sagt, okay, das funktioniert jetzt irgendwie. Kann das sein, dass diese Clubs irgendwelche armen Mädels aus Ostblockstaaten für ein Apfel und Ei da arbeiten lassen und die überhaupt nichts zu Kamellen haben und einfach nur funktionieren müssen? Ja, meistens, leider. Mhm. Und das finde ich furchtbar. Also ich finde es ganz schlimm. Also ich finde, wenn eine Frau sich dazu entscheidet und das wirklich freiwillig macht, aus Lust und weil sie daran Spaß hat, was es ja auch gibt, das ist ja gar kein Problem, das ist ja vollkommen legitim, dann soll das so sein, aber dann soll es dafür auch eine Rechtsgrundlage geben. Eine Rechtsgrundlage geben und auch einen ordentlichen Lohn geben. Natürlich, so. Selbstverständlich. Mhm. So sehe ich es auch, genau. Okay. Und es ist ja wirklich nicht so, dass dabei 4.000 Euro im Monat rumkommen. Also wenn das so wäre, ja. Großartig. Aber Also ich habe mir da schon gedacht, dass von Seiten der Prostituierten dieses mit Sicherheit nicht gewollt wird und für gut befunden wird. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Aber vielleicht hören wir noch eine andere Kollegin, die es vielleicht doch anders sieht. Das wäre natürlich. Kann natürlich sein, ja. Das wäre interessant zu hören. Rebecca, danke für deine Meinungsäußerung und deinen Anruf. Gerne. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, ciao. Tschüss. Ihr Lieben, 1.36 Uhr. Nach den ganzen vielen Hinweisen, die wir euch jetzt hier geben, jetzt noch ein Hinweis auf morgen, nämlich morgen ist ja Themennacht hier bei uns. Morgen heißt das Thema Lebensmittel. Ich möchte gerne morgen zum Beispiel mit Leuten sprechen, die extreme Essgewohnheiten hatten. Ich erinnere mich daran, vor vielen, vielen Jahren hatte ich mal einen Anrufer hier, das war Wahnsinn. Der lebte nur von Pralinen und von Cola. Von Pralinen und Cola. Über Jahre schon. Und ich habe mich gefragt, wie das gesundheitlich überhaupt geht. Eigentlich muss man doch daran sterben, wenn man nicht die entsprechenden Vitamine und Mineralstoffe kriegt und so weiter. Also wer von euch hat extreme Essgewohnheiten? Benutzt ihr Lebensmittel beim Sex? Da haben wir ja schon die dollsten Sachen hier gehört, was zum Beispiel bei chirurgischen Eingriffen in Notoperationen so alles ja aus dem Popo rausgeholt wurde. Das haben mir hier schon Ärzte und Krankenschwestern erzählt. Also was macht euch so richtig scharf an Lebensmitteln beim Sex mit eurem Partner oder vielleicht auch mit euch alleine? Hattet ihr schon mal ein besonderes Ekelerlebnis in einem Restaurant? Arbeitet ihr vielleicht in der Lebensmittelindustrie und habt üble Dinge erlebt? Oder seid ihr durch ein Lebensmittel oder durch Lebensmittel vielleicht schon mal richtig schwer krank geworden? Habt euch eine Vergiftung zugezogen? Lebensmittel, unser Thema morgen. Ihr könnt gerne schon euch anmelden per Mail oder morgen ab 0 Uhr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet und natürlich auch gerne während der Sendung. So, wir machen weiter. Mit wem? Mit einem Menschen namens Liv. Hallo Liv. Hallo Domian. Ah, eine Frau. Ja. Ist das eine Abkürzung oder ist das ein Name, Liv? Nee, Liv, das ist ein Name. Aus welchem Land kommt der Name? Aus welcher Sprache? Also meine Großeltern kommen aus Argentinien. Ah. Und was heißt Liv? Kann man das übersetzen? Ja, es gibt eigentlich mehrere Bedeutungen so dafür. So Liv, so vom Leben, live auch. Oder es gibt auch andere Bedeutungen, das heißt die Stärkste auch. Nicht schlecht. Ja. So, die Liv ist 23 Jahre alt und hat sich hier gemeldet bei uns. Warum hast du angerufen, Liv? Ja, also ich möchte mit dir über etwas reden, das eigentlich mich komplett aus dem Leben gerissen hat. Und ja, das war vor 2 Jahren. Da hatte ich einen ganz schlimmen Autounfall mit meinem Freund. Und dabei ist er ums Leben gekommen. Ist er gefahren? Nee, also er war am Steuer schon, aber das war nicht seine Schuld. Mhm. Wie ist der Autounfall denn passiert? Ja, also das war an einem Sonntagabend und also eher nachts war das. Wir waren, wir haben zusammen gewohnt und wir hatten so das Wochenende bei seinen Eltern verbracht und wollten nach Hause fahren, weil wir beide montags in die Uni mussten. Mhm. Wir haben ganz normal im Auto Musik gehört, gelacht, ganz normal, so wie fast jedes Wochenende, wenn wir bei meinen oder bei seinen Eltern waren. Mhm. Und ja, ganz plötzlich kam ein rasendes Auto entgegen. Also der Autofahrer, das war ein älterer Herr, der verlor irgendwie die Kontrolle über seinen Wagen und kam auf unsere Autobahn und hat uns halt voll erwischt. Frontal? Genau, ja. Und ist in die Seite wahrscheinlich, in die Fahrerseite frontal gefahren von deinem Freund? Also, der hat das meiste. Eigentlich waren meine Verletzungen so laut Ärzte schlimmer als seine. Also, das war. Ach so. Wir waren beide schwer verletzt. Beide gleichermaßen betroffen. Genau, also. Also der Unfallverursacher, dieser Herr, der ist gleich am Unfallort gestorben. Mhm. Mein Freund und ich, wir kamen dann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Mhm. Wir wurden beide notoperiert. Mir wurde die Milz und auch die linke Niere entfernt. Ich hatte mehrere Rippenbrüche und wovon sich auch eine durch die Lunge gestochen hat. Mhm. Ja, und mein Freund hat eigentlich nur so Handgelenk und Jochbein gebrochen. Und der hat aber auch eine schwere Kopfverletzung. Und er wurde am Kopf operiert. Und während dieser OP ist er gestorben. So, jetzt kann ich mir wirklich vorstellen, dass seit dieser Zeit bei dir alles anders ist in deinem Leben. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das ja, ich bin erst nach 14 Jahren dann aus dem künstlichen Koma erwacht. Nach 14 Monaten, oder? Nee, nach 14 Tagen. 14 Tagen. Ja. Mhm. Und ja, da war er schon unter der Erde und ich konnte mich halt so von ihm nicht verabschieden, mhm, und auch nicht so ein letztes Mal, ich liebe dich, sagen. Wer hat es dir denn dann wann gesagt, dass er tot ist? Also am Anfang hat man mir das so verheimlicht. Ich wusste nicht, dass ich so lange im Koma lag. Ich, mhm, habe ständig so nach ihm gefragt. Und ich weiß nicht, ich dachte, das ist halt einen Tag davor passiert. Mhm. Und hat halt seine Eltern waren halt auch immer da im Krankenhaus. Mhm. Und ja, die haben gesagt, ja, es geht ihm gut. Und, mhm, ich dachte mir, ja, ich weiß nicht, ich habe immer gefragt, aber. Also, ich, na, weiß nicht, ich habe halt schon so, war ich noch so ein bisschen optimistisch, dass, mhm, dass alles gut laufen wird und so. Nach wie vielen Tagen hat man dir denn dann die Wahrheit gesagt? Das war eigentlich so, nach 2 Tagen hat seine Schwester mir das erzählt. Mhm. Da lagst du ja auch noch schwer angeschlagen im Krankenbett. Ja. Wie hast du denn dann diese schlimme Nachricht aufgefasst, dass dein Freund tot ist? Ja, das war schon so die schlimmste Nachricht meines Lebens. Also, mhm, all meine Träume, meine Zukunftspläne und der Lebenssinn lagen einfach in Scherben vor mir. Mhm. Also ich schrie, ich weinte, ich zitterte, ich war so wie gelähmt. Mhm. Und ja, also ich wünschte mir einfach, dass ich nie aus dem Koma erwacht, mhm, wäre. So. Wie lange musstest du denn dann noch im Krankenhaus liegen bleiben? Also ich lag im Krankenhaus, glaube ich, 8 Wochen. Mhm. Und danach war ich in so eine Reha nochmal 8 Wochen. Als du dann zum ersten Mal an das Grab gegangen bist, wie war das für dich? Ja, schrecklich. Wenn es auf seinem Grab steht, nichts wird mehr so sein, wie es mal war. Und so ist es halt auch. Und das steht so auf dem Grab? Dieser Spruch steht so auf dem Grabstein? Ja. Mhm. Also, wir waren 4 Jahre zusammen und wir hatten so viele Pläne. Wir, mhm, beide wussten eigentlich, dass wir uns so fürs Leben gefunden hatten. Mhm. Wir wollten irgendwann mal heiraten, ein Haus bauen, Kinder kriegen, mhm, und auch miteinander alt werden. Der war so ein Mensch, er konnte mich immer so zum Lachen bringen, mhm, und der war immer so lebensfroh und jetzt, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt 2 Jahre her, aber, mhm, das fühlt sich so, als wäre das gestern passiert. Hast du den Eindruck, dass es gar nicht ein wenig besser geworden ist in den 2 Jahren, die Traurigkeit? Also ich träume eigentlich immer noch sehr viel von ihm. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie ich so weiterleben soll. Also auf unserem Anrufbeantworter das sind so 3 Nachrichten von ihm, mhm, die ich gespeichert habe und ich mir auch jeden Tag so anhöre. Mhm. Ich kann mich auch so von seinen ganzen Sachen gar nicht trennen hier bei mir in der Wohnung. Also mich erinnert alles an ihn. Mhm. Ich habe alles so gelassen, wie es ist zu Hause. So seine ganzen Klamotten liegen noch im Schrank und ihr, so. Ihr habt eine gemeinsame Wohnung gehabt. Genau, wir haben zusammen studiert und du zusammen wohnst gewohnt. Und du wohnst in dieser Wohnung noch jetzt alleine. Ja. Mhm. Liv, gestatte mir einen Rat. Oder sagen wir, ich sage einfach eine Idee. Ich glaube, ich weiß, was du sagen wirst. Was will ich denn sagen? Ja, dass ich umziehen soll und ein neues Leben anfangen soll. Das sagen auch so ständig deine Eltern und auch meine Eltern, dass ich endlich loslassen soll. Aber ich kann das halt nicht. Weißt du, Liv, du hast so in der Richtung, das hätte ich dir jetzt auch gesagt. Ich sage dir auch, dass ich es nicht gut finde, dass du immer den Anrufbeantworter dir anhörst. Oder dass du immer noch seine Sachen dir anguckst. Weißt du, zum Trauern gehört Loslassen. Ich glaube, dass es einmal gut für einen selbst ist. Aber wir wissen ja nicht, was so mit der Seele passiert. Ich glaube, es ist auch für den Toten gut, dass man ihn loslässt, dass man ihm seinen Frieden lässt. Und ich glaube, dass du es ihm jetzt schwer machst, wo immer er ist und was immer er ist, wenn du so fest an ihm klammerst. Er kann nicht da sein, wo er jetzt sein soll. Also ich kann mich von seinen Sachen nicht trennen, weil es eben nicht um Abfall geht. Das sind so die letzten Erinnerungen von dem Mann, der mir einfach die Welt bedeutet. Liv, ich will dir mal sagen, die schönsten Erinnerungen und die wertvollsten Erinnerungen hast du sowieso in deinem Herzen. Das ist nicht irgendein Gegenstand, irgendeine Jacke oder ein paar Schuhe oder irgendwas. Das ist alles unwichtig. Das, was du in deinem Herzen hast, ist wichtig, was du mit ihm verbindest. Und ich finde, alles andere, alle Gegenständlichkeiten, alle Dinge, materiellen Dinge, die sind unwichtig. Die kann man getrost wegtun. Und ich glaube, dass das ein guter Schritt ist, auch wieder hin zum Leben. Auch der Wohnungswechsel, was deine Freunde dir offensichtlich auch gesagt haben und die Verwandten, ist sehr richtig in so einem Fall. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man in so einer tiefen Traurigkeit steckt, wenn man sich dazu zwingt, und dazu musst du dich zwingen, dir vorzustellen, was er dir raten würde. Und ich glaube, du gibst mir hundertprozentig recht, er würde nicht sagen, klammer dich an allen Dingen fest, die dich mit mir verbinden. Das wird er nicht sagen, weil er dich geliebt hat. Stimmt das? Ja, ich weiß, das sagen ja auch ständig so alle um mich rum hier. Und das ist aber so das Einzige, was mir noch von ihm übrig bleibt. Ich weiß, dass ich ganz tolle Erinnerungen mit ihm habe. Aber so, also ich glaube auch an dem Leben nach dem Tod. Und ich weiß, und so selbst wenn ich irgendwann tot bin, ich will dann ihm sagen, dass ich mein ganzes Leben auf dich gewartet habe. Und ja, aber ich will dir noch was anderes, sehr Wichtiges sagen, Liv. Dieser Mann hat dich geliebt, so hört sich das wirklich an. Und dieser Mann will dein Glück. Der will nicht deine Zerstörung. Und wenn du diesen Weg weitergehst, den du jetzt gerade gehst, dann zerstörst du dich und dein Leben, dein junges Leben. Das will dein Freund, der dich geliebt hat, hundertprozentig nicht. Das musst du dir, ich finde, das musst du dir so als Leitgedanken versuchen, immer vor Augen zu führen. Was will er? Was will er? Was würde er wollen? sonst gehst du in der Traurigkeit unter, Liv. Ich weiß nicht, ich habe so mittlerweile das Gefühl, ich weiß irgendwie, dass dieses Gefühl nicht mehr weggehen wird. Doch. Es wird nicht durch die Zeit und auch nicht durch einen anderen Partner. Es gibt einfach nichts, das ihn ersetzen kann oder sonst was. Weißt du, weil... Ja, darum geht es auch gar nicht. Aber wenn du jetzt schon so fest davon überzeugt bist, das Gefühl wird nicht weggehen, dann wird es auch nicht weggehen. Gib dem Leben doch eine Chance, dass du ihn achtest und ehrst, dass du trauerst, aber dass du trotzdem am Leben teilhaben kannst. So entziehst du dich dem Leben. Liebe Liv, du bist sehr traurig jetzt, das höre ich. Und wir unterhalten uns auch schon eine ganze Weile jetzt hier in der Sendung. Ich möchte gerne einen Vorschlag machen. Leg bitte jetzt gleich auf nach unserem Gespräch und dann ruft dich meine Psychologin an. Und dann könnt ihr in Ruhe weitersprechen. Vielleicht, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, wäre auch noch eine therapeutische Hilfe, Begleitung für dich auch gut. Das wird sie dir aber gleich sagen, was sie dir da empfiehlt. Du hast ja immerhin hier angerufen und hast das Gespräch gesucht. Das heißt ja auch, dass du schon etwas verändern möchtest. Oder dass du dich aussprechen wolltest. Vielleicht ist das so ein ganz, ganz kleiner Anfang. So, jetzt kannst du mal in Ruhe erstmal durchatmen, liebe Liv. Ich bitte dich aufzulegen und dann wirst du von meiner sehr netten Psychologin, der Sabine, wieder angerufen, okay? Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ganz viel Gutes. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss, Liv. Wir haben 1.52 Uhr und es geht weiter mit der Tanja. Die Tanja ist 55. Guten Morgen, Tanja. Guten Morgen, Domian. Schön, dass ich Sie noch erreiche. Domian, erstmal vielen Dank für deine Stärke, deine Souveränität und deinen Humor. Also das wollte ich schon immer mal sagen. Vielen Dank. Dankeschön. Super. Also ich meine, nach dem, was ich jetzt alles gehört habe, ich weiß nicht, ob das alles ein bisschen banal ist, aber bei mir geht es wirklich um absolut existenzielle Ängste. Siehst du, dann kann das nicht banal sein. Erzähl mal von dir. Ja, ich bin seit 13 Jahren selbstständig im Bürodienstleistungssegment. Mhm. Und vor ein paar Jahren der Dumpinglöhne wegen bin ich dann halt richtig da in ein Loch reingerutscht. Das heißt, du konntest die Firma nicht richtig halten? Nee, ich habe es versucht, wirklich bis aufs Letzte, und ich mache das immer noch. Bin aber vor anderthalb Jahren halt krank geworden. Keiner konnte sich erklären, was das ist. Und dann hat sich halt vom Jahr also rausgestellt, dass ich an Krebs leide. An welchem und Krebs? Darmkrebs. Ah ja. Hast du auch noch hast du auch noch Angestellte? Nee, das war so ein Kleinunternehmen für mich. Mhm. So, dann kam die schlimme Diagnose, du hast Darmkrebs. Wann kam die Diagnose? Im Juni letzten Jahres. Was ist unternommen worden dagegen? Also ich bin erstmal ins Krankenhaus, bin operiert worden, dann sind zwei aggressive Chemos durchgezogen worden. Das heißt, also ich habe dann immer so ein Beutelchen gehabt für 120 Stunden. Mhm. Und halt Bestrahlung über 7 Wochen. Mhm. Und habe mich dann irgendwie auch aufgerappelt. Bin dann aber, muss ich sagen, weil ich konnte mich ja selber nicht mehr versorgen, ich bin auch alleinstehend, ja. Halt durchs Jobcenter, ne? Die haben mir dann halt weitergeholfen. Wie geht es dir denn gesundheitlich heute? Ja, das ist immer so ein Auf und Ab. Mal schrei ich Hurra und sag, wow, die Welt ist schön. Und nächsten Tag oder 2 Tage später geht es dann nicht so gut. Aber wie ist denn die Prognose bezüglich deiner Krebserkrankung? Ja, positiv. Positiv. Auf jeden Fall positiv. Also man hat es relativ gut im Griff und ja, du bist genau unter Beobachtung jetzt wahrscheinlich. Genau, und ich muss alle 3 Monate halt diese Prozeduren über mich ergehen ja lassen. Aber das ist doch schon mal eine ganz gute Nachricht. Ja, auf jeden Fall. Aber hast du deinen natürlichen Ausgang auch behalten können? Ja, ja. Ja. Mhm. Das war alles super. Mhm. Eigentlich ist das jetzt ein Grund zur Freude, nach dem Schock. Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber ich weiß nicht, wie ich da weiter mit umgehen soll. Mit der Erkrankung oder mit der beruflichen Situation? Mit der beruflichen Situation. Also die Selbstständigkeit ist jetzt erstmal vom Tisch? Nein, um Gottes Willen. Also das heißt, du könntest alleine auch wieder jetzt... Ja, ich könnte weitermachen, aber halt durch diese dumpigen Preise kriege ich das nicht mehr hin. Ach so. Ich habe auch jetzt wieder ab März die Chance gehabt, für ein kleines Unternehmen zu arbeiten. Darf ich mal fragen, damit ich mir ein Bild machen kann, was ja genau du machst in deiner Selbstständigkeit? Also ich mache alles Mögliche, also Telefonmarketing, also dieses authentische Telefonmarketing, dann ja, Schreiben. Zum Beispiel, ich mache Korrekturen, Lektoren und all sowas halt. Ne? Und quasi als freie Mitarbeiterin, als Unternehmerin. Genau. Und mein Traumwunsch wäre natürlich, in der Festanstellung zu sein. Das versuche ich aber seit 12 Jahren schon. Das ist natürlich mit 55 in der heutigen Zeit leider Ich weiß. Und das war schon vor, als ich damals 40 wurde, als meine Firma ist damals pleite gegangen. Und das heißt, da bist, war das so schlimm. Da habe ich ja schon versucht, wieder einen neuen Job zu finden. Und weil das nicht ging... Das heißt, du bist eine erfahrene, qualifizierte Frau, hast dich lange durchgeschlagen und aufgrund der Dumpingpreise, die es im Moment gibt auf diesem freien Marktsegment, kommst du nicht auf das Geld, was du verdienen müsstest, um zu leben. Genau so, das. Ja. Ne? Von was lebst du im Moment? Vom Jobcenter. Mhm. Und das ist, finde ich auch ganz schlimm, aber anders weiß ich nicht. Ne? Mhm. Weiter, ne? Hast du schon mehrfach versucht, dich auf eine Stelle, auf eine Festanstellung zu machen? Ja, das mache ich schon seit, 15 Jahren, ne? Mhm. Aber ich war damals mit 40 schon so alt, ne? Mhm. Also das ist, deswegen, ich im Moment weiß ich nicht weiter. Ich meine, ich bin jemand, es geht weiter. Die sich immer durchgeschlagen hat irgendwie. Genau. Ja, das ist natürlich auch eine vertragte Situation, wenn man... Ich finde es schlimm, dass du dich gar nicht richtig freuen kannst, dass dein Krebs im Griff ist, dass die Existenzängste jetzt schon wieder so groß werden. Ja, das ist es ja, was mir im Moment auch so, sagen wir mal, so ein bisschen Angst macht. Mhm. Weil ich nicht weiß, Mann, verdammt nochmal, warum hast du diesen ganzen Kampf auf dich genommen und jetzt geht's den Bach runter, ne? Wofür war das überhaupt notwendig, ja, ne? Den Bach runter wollen wir es nicht so sagen. Nein, sehe ich auch nicht so. Also wenn ich halt hier Leute höre, die heute mit dir geredet haben, denen geht's ja ganz schlimm, um Gottes Willen, ne? Es ist ja immer so die Frage, wie man so die Kunst des Lebens hinbekommt, das Beste aus dem zu machen, was einem zurzeit zur Verfügung steht. Ich glaube, das ist die ganz große Kunst des Lebens. Ja, natürlich. Und da gibt es keine allgemeine Regel oder kein Gesetz. Ja, aber ich weiß ja nicht, wer kann mir denn überhaupt einen Rat geben? Es gibt doch keinen, der mir einen Rat geben kann. Wie kann ich die Medikamente, die von der Krankenkasse nicht bezahlt werden, die kann ich mir gar nicht leisten. Mhm. Was sind so Sachen? Was soll das denn? Ja, verstehe. Das kommt auch noch dazu jetzt. Ja, klar. Ne? Mhm. Also dann Reha könnte ich mir gar nicht erlauben. Mhm. Das sind so Sachen, da wird ja keiner meine Telefonkosten und das zahlen. Ne? So, jetzt wollen wir mal, ich weiß es nicht, ob wir vielleicht zum irgendeinen kleinen, wegweisenden Tipp für dich haben. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal im Hintergrund jetzt nach, Tanja. Okay. Denn die Sendung ist jetzt vorbei. Ja, ich höre das schon. Okay. Deshalb bitte ich dich auch aufzulegen und wir werden uns gleich bei dir wieder melden. Okay, ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss, Tanja. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Martin Dannhauser. Morgen heißt unser Thema Lebensmittel. Ich möchte gerne mit euch über extreme Essgewohnheiten sprechen, über Sex mit Lebensmitteln, über Ekel mit Lebensmitteln und vielleicht habt ihr euch durch und mit Lebensmitteln mal vergiftet. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye. Ciao.